Kapitel 07. Glossar der Begriffe des jüdischen Fundamentalismus in Israel. Agudat Israel, Vereinigung der Juden auf Hebräisch, ein früherer Name der Asknazi Haredi-Partei, die jetzt Yahadat HaTorah heißt. Aaron HaKohes Ha, Schrank der Heiligkeit auf Hebräisch, Ort in der Synagoge, an dem die Schriftrollen des Gesetzes aufbewahrt werden, die nur zu bestimmten Anlässen herausgenommen werden. Gilt als der heiligste Ort in der Synagoge. Ashkenazisch, Deutsch in vormodernem Hebräisch, eine gängige Bezeichnung für Juden, deren Vorfahren in Nordfrankreich, England, Deutschland, Polen, Russland und anderen Ländern Mittel- und Osteuropas lebten. Bar Mitzwa, fähig, Gebote zu erfüllen auf Hebräisch, eine Zeremonie, die in der Regel von einem Fest begleitet wird, wenn ein jüdischer Junge das 13. Lebensjahr vollendet hat und damit verpflichtet ist, alle religiösen Gebote zu erfüllen, und fähig wird, zu sündigen. Nach dem traditionellen Judentum ist der Vater für alle Sünden verantwortlich, die von Söhnen unter 13 Jahren begangen werden. Schwarze Panther, im Kontext dieses Buches bezieht sich dieser Begriff auf eine kleine und flüchtige, aber sehr öffentlichkeitswirksame Organisation orientalischer Juden in Israel in den 1970er Jahren, die gegen die Diskriminierung orientalischer Juden protestierte. BNEI Break, israelische Stadt in der Nähe von Tel Aviv, die fast nur von Haredim, hauptsächlich Ashkenazim, bewohnt wird. Grenzsoldaten, eine paramilitärische Einheit der israelischen Polizei. Kabbalah, das erhaltene auf Hebräisch die übliche Bezeichnung für die jüdische Mystik, wird insbesondere für die jüdischen mystischen Gruppen verwendet, die sich seit dem 11. Jahrhundert entwickelt haben. Deva, Materie, auf Hebräisch eine hebräische Zeitung, die seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr erscheint. Degel HaTorah, Fahne der Tora auf Hebräisch, eine Fraktion der Mitnagdüm innerhalb der Partei Yahadat HaTorah. Dürri, Arie, Spitzenpolitiker der Schas-Partei, geboren 1959. Im April 1999 wurde er wegen der Annahme von Bestechungsgeldern zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Strafe wurde bis zu seiner Berufung ausgesetzt. Knesset Link, Gaon, Genie auf Hebräisch, Titel der beiden Oberrabbiner in Irak von etwa 650 bis 1050, von denen jeder von allen Juden als oberste religiöse Autorität anerkannt wurde. In den letzten 200 Jahren auch als vage Bezeichnung, oder Schmeichelei, für jeden wichtigen Rabbiner verwendet. Geonim, Plural von Gaon. Goren, Rabbi Schlömeh, ein wichtiger israelischer Rabbiner. Wurde von Premierminister David Ben-Gurion zum ersten Oberrabbiner der israelischen Armee ernannt. Später Oberrabbiner von Israel in den 1960er und 1970er Jahren. Gash Emunim, Block der Gläubigen auf Hebräisch, die ideologische und siedlungsmessianische Bewegung, siehe Kapitel 4 und 5. Gegründet Anfang 1974. H.I.N. Heschwit, das siebte Auge auf Hebräisch, zweimonatlich erscheinende Zeitschrift des Israelischen Instituts für Demokratie, die sich der Medienkritik widmet. Haaretz, das Land auf Hebräisch, die renommierteste hebräische Zeitung, die hauptsächlich von der Elite gelesen wird. Homepage, Hatashot, Nachrichten auf Hebräisch, eine radikale hebräische Zeitung aus den 1980er und frühen 1990er Jahren. HIR, die Stadt auf Hebräisch, eine weit verbreitete hebräische Freitagszeitung aus Tel Aviv und den Nachbarstädten mit radikalen Tendenzen. Halecha, akzeptiert auf Hebräisch, der Begriff hat im Hebräischen zwei Bedeutungen. Erster, die Gesamtheit des jüdischen Religionsgesetzes. Zweiter, eine einzelne Vorschrift dieses Gesetzes. Um Verwirrung in diesem Buch zu vermeiden, haben wir den Begriff nur in seiner ersten Bedeutung verwendet. Wo er in unseren hebräischen Quellen in der zweiten Bedeutung vorkommt, zum Beispiel in Zitaten von Büchern, die das jüdische Religionsgesetz kodifizieren, wurde er mit Regel übersetzt. Haredim, furchtbar in der Bedeutung gottesfürchtig auf Hebräisch, Bezeichnung für jene jüdischen Fundamentalisten, die moderne Innovationen ablehnen. Haredi ist die Singularform und ist auch ein Adverb. Hashavua, die Woche auf Hebräisch, eine extreme Haredi-Wochenzeitung. Hedö, Zimmer auf Hebräisch, Bezeichnung für das vormoderne jüdische Schulsystem. Hesda, Arrangement auf Hebräisch, Bezeichnung für religiöse Einheiten in der israelischen Armee, die nach einer besonderen Vereinbarung dienen. Israel A und Israel B, populäre israelische Begriffe, die die beiden Teile der israelisch-jüdischen Gesellschaft bezeichnen, die sich oft gegenüberstehen. Der erste Teil ist eher rechtsorientiert, der zweite Teil eher links und weniger religiös geprägt. Karo, Rabbi Josef, 1488 bis 1575, Autor des Schulhan Aruch, der Kommentare zu Maimonides und anderer religiöser Werke. Gilt als die wichtigste rabbinische Autorität des 16. und 17. Jahrhunderts. Kaschrut, hebräisch für gute Sitten, ein Regelwerk, das die Arten von Lebensmitteln, die religiöse Juden gemäß der Halacha essen dürfen, und die richtige Art ihrer Zubereitung regelt. Kitzur Shulhan Aruch, Kurzfassung des Shulhan Aruch auf Hebräisch, ein populäres Buch mit den wichtigsten Regeln der Halacha, das bei der Erziehung von Haredi-Kindern und ungebildeten Haredim verwendet wird. Geschrieben von Rabbiner Shlomo Ganzfried im frühen 19. Jahrhundert. Kalal, ganz oder umfassend auf Hebräisch, eine Einrichtung zum Studium des Talmuds durch Erwachsene, die ihr Yeshiva-Studium abgeschlossen haben. Kuk, Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen, 1865 bis 1935, in diesem Buch auch als Rabbi Kuk der Ältere bezeichnet. Nach verschiedenen rabbinischen Ämtern war er 1920 bis 35 Oberrabbiner von Palästina. Er war ein produktiver Autor, von dessen Werken viele posthum aus seinen Notizen herausgegeben wurden. Der Begründer der messianischen Ideologie, Kapitel 4 und 5, wird von den Anhängern der Gash Emunim und bis zu einem gewissen Grad von allen Zionisten sehr geschätzt. Kuk, Rabbi Zvi Yehuda HaKohen, 1890 bis 1982, ein Sohn von Rabbi Avraham Yitzhak Kuk, wird in diesem Buch als Rabbi Kuk der Jüngere bezeichnet und bezeichnet. Übernahm nach dem Tod seines Vaters die Führung der Anhänger der messianischen Ideologie. Alle wichtigen Rabbiner der Gash Emunim sind seine Schüler. Koscher, jiddischer Ausdruck, der im Hebräischen mit ironischem Unterton verwendet wird, um Lebensmittel zu bezeichnen, die nach den Regeln der Kaschrut ausgewählt und zubereitet werden. Das eigentliche hebräische Wort Kascher wird hauptsächlich in der Höflichkeitssprache verwendet. Kune, ein jiddisches Wort, das eine bestimmte Art von Vorräten bezeichnet, die von Juden in Osteuropa verwendet wurden, wird in hebräischen historischen und religiösen Werken verwendet. Arbeit, richtiger Name, die israelische Arbeitspartei. Die größte und auch die älteste israelische Linkspartei. Homepage, Likud, Konsolidierung auf Hebräisch, die größte israelische Rechtspartei. Homepage, Lurianis CHE Kabbalah, der wichtigste Zweig der Kabbalah seit dem frühen 17. Jahrhundert. Jahrhunderts. Gegründet von Rabbi Isaac Luria, 1538 bis 72, und seinen Schülern, hat sie die gesamte spätere jüdische Mystik dominiert. Maariv, Abendzeit auf Hebräisch, die hebräische Tageszeitung mit der zweithöchsten Auflage. Maimonides, wird in diesem Buch, dem hebräischen Sprachgebrauch folgend, in zwei Bedeutungen verwendet. Erster. Rabbi Möscher, Sohn von Mengmong, in den europäischen Sprachen Maimonides genannt, 1138 bis 1204, Autor vieler Bücher mit Kommentaren zur Halacha. Auch der größte Philosoph des Judentums. Zweiter. Der größte von Maimonides verfasste Kodex der Halacha, der Eigenname lautet Mishnah 9 Torah, Torah zweiten Ranges. Sie enthält alle Gebote und Glaubenssätze des jüdischen Religionsgesetzes. Sie ist in Bücher unterteilt, die wiederum in Traktate unterteilt sind, die nach den Themen, mit denen sie sich befassen, betitelt sind, diese Traktate wiederum sind in Kapitel und einzelne Regeln unterteilt. In unseren Referenzen, die dem hebräischen Sprachgebrauch folgen, werden nur der Traktat, das Kapitel und die Nummer der Regel angegeben. Maskilim, die Erleuchteten auf Hebräisch, Bezeichnung für die Juden, die im späten 18. und 19. Jahrhundert moderne Einflüsse in das Judentum einführten. Mishnah, Wiederholung auf Hebräisch, der grundlegende und einfachere Teil des Talmuds, der oft allein studiert und mit speziellen Kommentaren versehen wird. Mitnagdim, Gegner auf Hebräisch, die extremste rechte Partei, die jetzt in der Knesset vertreten ist. Nationalreligiöse Partei, wird oft mit dem Akronym NRP bezeichnet. Vertritt die fundamentalistischen Juden in Israel, die keine Haredim sind. Homepage, orientalische Juden, Mizrahim auf Hebräisch derzeit verwendete Sammelbezeichnung für israelische Juden, die nicht aschkenasisch sind. Orthodoxe, in Israel und anderswo eine gängige Bezeichnung für Juden, die sich an die Regeln der Halacha halten, oder zumindest an die meisten von ihnen. Orthodoxie bezieht sich auf das Verhalten und die Praktiken der orthodoxen Juden. Im Gegensatz zum Christentum beziehen sich Orthodoxie und Orthodoxie im Judentum hauptsächlich auf die Praktiken und nicht auf den Glauben. Palästinensischer Talmud, im Hebräischen fälschlicherweise Jerusalemer Talmud genannt, der weniger maßgebliche und umfangreichere der beiden Talmuds. Pentateuch, die ersten fünf Bücher der Bibel, die von Moses verfasst worden sein sollen und als heiliger gelten als der Rest der Bibel. Purim, ein kleinerer jüdischer Feiertag, der etwa einen Monat vor Pessach stattfindet. Es weist viele Merkmale des Karnevals auf, ist aber auch durch eine verstärkte Feindseligkeit gegenüber Nichtjuden gekennzeichnet. Rabnu, unser Rabbi auf Hebräisch, ein inoffizieller Titel, der besonders wichtigen Rabbinern verliehen wird. Rebbe, Rabbiner auf Jiddisch, wird bis heute von den heiligen Männern der chassidischen Sekten als einer ihrer Titel beibehalten. Wird im Hebräischen in dieser Bedeutung verwendet. Weisen, die übliche englische Übersetzung des hebräischen Begriffs unsere weisen seligen Andenkens. Wird in erster Linie verwendet, um alle im Talmud erwähnten Rabbiner zu bezeichnen, aber auch, um sich vage auf alle früheren orthodoxen Rabbiner zu beziehen. Sephardi, Spanisch auf Hebräisch bis in die späten 1970er Jahre in Israel anstelle des Begriffs orientalische Juden verwendet. Schaatnezalt, ein hebräisches Wort, das die verbotene Mischung von Wolle und Flachs in einem Textil bezeichnet. Schach, Rabbi Eliezer, 1898, geistiges Oberhaupt der Degel HaTorah-Fraktion und einer der einflussreichsten Rabbiner Israels. Schas, die Partei der orientalisch-jüdischen Haredim. Homepage, Shishi, Sechster oder Freitag auf Hebräisch, Name einer nicht mehr existierenden hebräischen Wochenzeitung. Shofar, Widerhorn, das bei einigen Synagogen Gottesdiensten und insbesondere an Neujahr geblasen wird. Scholem, Professor Gershon, 1897 bis 1982, Begründer des modernen Studiums der Kabbala, schrieb viele maßgebliche Bücher über jüdische Mystik. Shulhan Aruch, vorbereitete Tafel auf Hebräisch, eine Zusammenfassung eines längeren Werks, Beit Yosef, von Rabbi Yosef Karo, aber kürzer als die Version von Maimonides, weil sie viele weniger wichtige Themen auslässt. Sie wird von den meisten orthodoxen Juden als maßgebend angesehen. Normalerweise sind die Unterschiede zwischen dem Shulhan Aruch und der Maimonides-Fassung gering. Tal, Professor Jurial, gestorben 1985. Professor für deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv. Siehe Foundations of a Political Messianic Trend in Israel von Jurial Tal für ein Beispiel seiner Arbeit Webedit. Talmud, Studium auf Hebräisch. Obwohl es zwei Talmuds gibt, den palästinensischen und den babylonischen, bezieht sich der Begriff Talmud ohne Einschränkung immer auf den babylonischen Talmud, der von orthodoxen Juden als der maßgebliche Text angesehen wird. Der palästinensische Talmud, viel kürzer und minderwertiger in seiner Anordnung, genießt nur eine ergänzende Autorität. Der grundlegende Teil beider Talmuds ist die Mishnah, eine Sammlung knapper Gesetze in hebräischer Sprache. Der andere Teil, Gemara genannt, besteht aus einer Diskussion dieser Gesetze, vermischt mit vielen Legenden. Die Gemara ist viel länger als die Mishnah und ist sowohl auf Aramäisch als auch auf Hebräisch geschrieben. Beide Talmuds sind in 60 Traktate unterteilt. Der babylonische Talmud wird immer in Standardausgaben mit der gleichen Seiteneinteilung gedruckt, so dass sich alle Verweise auf die Namen der Traktate und die Seitenzahlen beziehen. Torasche Baalpe, mündliche Tora auf Hebräisch, vor allem von orthodoxen Juden verwendeter Begriff, der sich auf die heilige jüdische Literatur neben der Bibel bezieht. Traktat, eine Hauptabteilung des Talmuds. Jeder Traktat hat einen Namen, der in der Regel seinen Hauptinhalt grob beschreibt. Somit, Hebräisch, Kreuzung säkulare Rechtspartei unter der Führung von Reservegeneral Raphael Eitan, die mit dem Likud verbündet ist. Somit war in den frühen 1990er Jahren politisch sehr stark. Homepage, Yahadat HaTorah, Judentum der Tora auf Hebräisch, Partei der aschkenasischen Haredim, die sich aus zwei fast unabhängigen Fraktionen zusammensetzt, die eine ist Degel HaTorah, die andere eine Koalition aus chassidischen Sekten. Yair Neeman, treuer Zeltpflock auf Hebräisch Wochenzeitung von Dekel HaTorah. Yediot Ahonot, letzte Nachrichten auf Hebräisch, die hebräische Zeitung mit der weitaus größten Auflage. Homepage, Jerusalem, Jerusalem auf Hebräisch, eine hebräische Freitagszeitung, die in Jerusalem erscheint. Gehört zu Yediot Ahonot. Yeshiva, Sitzung oder Versammlung auf Hebräisch, Einrichtung für höhere Talmudis-CHE-Studien. Der Plural lautet Yeshivo. Yom Kippur, Versöhnungstag auf Englisch, der heiligste Tag des jüdischen religiösen Kalenders. Yosef, Rabbi Avedia, der geistige Führer der Schas-Partei. Für einige interessante Papiere und Fotos von Rabbi Avedia Yosef und seinen Anhängern siehe diese Texte über die Schas-Partei.